neulich saß ich wieder neben dir und dein Blick hat mich durchschaut. Und neulich saß du wieder neben mir und ich hab mich nicht getraut. Oh, wo geh ich hin, wenn du nicht bei mir bist? Wo geh ich hin, wenn du nicht bei mir bist? Ich werd dich tragen auf meinen Händen, werd dir einfach mein halbes Leben. Oh, wo geh ich hin, wenn du nicht bei mir bist? Wo geh ich hin, wenn du nicht bei mir bist? Jetzt sitze ich hier in Gedanken an dich, macht es mich glücklich, verdammt, nein, tut es nicht. Wo geh ich hin, wenn du nicht?